Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Da, da, da, da, da, da, da. So, jetzt feiern wir mal Drogen hier bei uns bei Schaum oder Hase. Also wir feiern nicht Drogen selber, sondern ein bestimmtes Portal, ja, bei dem es um Drogen geht. Das heißt Erovit.com. Mit W in der Mitte. Erovit.com. Das gibt's schon seit 20 Jahren. Und deswegen müssen wir es mal feiern. Vor 20 Jahren ging das ganze Ding online und hat bisher über 17 Millionen Besucher gehabt. Das ist so eine Art Drogen-Wikipedia, sag ich mal. Ne? Also wer sich für psychoaktive Substanzen interessiert oder Erfahrungsberichte von Drogen-Usern, bitte schön reingucken. Martina Schulte hat das gemacht. Sie hat sich die Seite und die Gründer vor allem mal genauer angeschaut. Wer sind denn die Gründer? Erzähl mal. Also die Gründer von Erovit sind zwei Althippies, genauer gesagt ein Paar, das heute so Mitte 40 ist. Die Frau nutzt das Pseudonym Earth, der Mann das Pseudonym Fire. Mhm. Beide wohnen natürlich in Kalifornien und beide bezeichnen sich selber als Tech-Hippie-Liberals. Mhm. Die beiden haben sich in den 90ern im College in der Bay Area kennengelernt und ihr Umfeld experimentierte damals viel mit Drogen. Und ein paar Bekannte haben ihnen dann vorgeschlagen, doch auch mal irgendwie LSD auszuprobieren und das fanden sie irgendwie zu gefährlich. Mhm. Weil die sind so ein bisschen vorsichtige Leute und dann haben sie sich erstmal ein paar Monate hingesetzt und recherchiert, bevor sie das Risiko eingegangen sind, das auszuprobieren. Und bei dieser Recherche haben sie gemerkt, dass man halt in Büchern, in Bibliotheken halt eigentlich kaum nützliche Infos über Drogen findet. Und man findet halt viele Warnungen und so, aber halt nichts darüber, wie man die jetzt sicher dosieren kann. Und deswegen haben sie halt eine Mailingliste angefangen und in dieser Mailingliste haben sie erstmal die Erfahrungen von Freunden zusammengetragen. Und aus dieser Mailingliste ist dann Erovit geworden. Und falls du dich über das komische Wort wunderst, also Erovit kommt aus dem Keltischen und das bedeutet Weisheit der Erde. Sie führen diese Seite, also Earth and Fire führen diese Seite als Non-Profit-Organisation, finanziert sich ausschließlich über Spenden. Und weil du ja gerade gesagt hast, das sind eher vorsichtige Menschen, das ist jetzt nicht eine Abfeierei von Drogen auf dieser Seite, sondern da gibt es wirklich nützliche Infos, wie du gerade gesagt hast. Ne? Also Hintergrundinfos, Erfahrungsberichte, ne? Das finde ich alles auf Erovit. Genau, ja? Also sie sind jetzt keine Anti-Drogen-Seite. Nee, das auch oder nicht, so, aber wird auch nicht einfach kritiklos einfach alles hingeschrieben. Ne? Nee, also sie sind schon, also sie sagen halt schon, welche Sachen gefährlich sind, welche Kombinationen gefährlich sind. Und das Lustige ist halt, wenn du dir die Seite anguckst, sie sieht auch wirklich aus wie von 1995. Ja, habe ich gerade eben auch gesagt. So und schwarz, der Hintergrund und dann so kleine Bilder. Und dann die Überschrift der Seite finde ich auch lustig. Dokumentation über die komplexe Beziehung zwischen Menschen und psychoaktiven Substanzen. Darunter so ein paar pixelige Fotos von einem Kaktus, von einem Cannabisblatt, einer Flasche Ketamin und ein paar LSD-Tabletten. Und man kann wirklich sagen, es gibt hier nichts, was es nichts gibt. Also es gibt zum Beispiel die Sektion Mind and Spirit, da kannst du dich informieren über psychogenes Trommeln oder über Yoga. Das wird auch da reingezählt. In der Sektion Culture and Art könntest du was lesen über Jerry Garcia, den legendären Sänger und Drughead der Band Grateful Dead. Aber das Herzstück der Seite ist sicherlich die Sektion Plants and Drugs. Mhm. Und da hat jede Substanz einen eigenen kleinen Ordner. Da findest du Infos über Dosierungen, gebräuchliche Straßennamen für die Droge, auch die Effekte, auch Infos darüber, ob die Droge legal ist, Geschichte oder Relevanz für die Popkultur und so weiter und so weiter. Aber viele Besucher interessieren sich halt eben auch für diese Erfahrungsberichte, die andere User der Seite eingeschickt haben. Also wo jemand zum Beispiel beschreibt, was passiert ist, als er oder sie LSD genommen hat. Sowas. Genau, und diese Erfahrungsberichte, das sind, also man kann sagen, es ist wirklich ein Lexikon der Drogentrips. Also über 100.000 solcher Berichte hat die Seite zugeschickt bekommen. Viertel davon haben sie veröffentlicht. Ein paar davon sind positiv und da merkst du schon in der Überschrift, da geht's dann so um spirituelle Orgasmen, innere Ewigkeit oder Leute beschreiben halt ihre starke Verbundenheit mit sich selbst und mit der Natur. Aber andere sind halt auch wirklich regelrechte Horrortrips. Also da ist dann irgendwie von existenziellem Horror die Rede, unfassbare Tiefen des Terrors, schreibt hier ein anderer. Manche User berichten von fast Todeserfahrung, von Herzproblemen und oder wie sie sich halt übergeben mussten, wenn sie eine bestimmte Substanz genommen haben. Das sind zum Teil wirklich richtig krasse Geschichten. Und Erovit ist dann wirklich so wie Wikipedia drauf, dass sie halt diese Berichte der Freiwilligen überprüfen. Also es gibt dann zum Beispiel Senior User, die sich halt mit einer bestimmten Droge total gut auskennen, die dann erstmal überprüfen, können wir das überhaupt online stellen. Und die Leute, mit denen sie zusammenarbeitet, das sind fast alle sogenannte Drug-Geeks, also Leute, die sich mit einer bestimmten Substanz gut auskennen, weil sie selbst sehr oft genommen haben oder weil sie sich auch ein großes Wissen dazu angelesen haben. Der durchschnittliche User auf der Seite ist übrigens 26 Jahre alt und sucht am meisten also nach LSD, MDMA oder psychogenen Pilzen. Aber es gibt auch viele Teenies, die auf der Seite unterwegs sind und die sich halt darüber informieren, wie man eine Substanz dosiert, also ohne im Krankenhaus zu landen. Und die wurde nie gesperrt, die Seite, mit so vielen detaillierten Informationen über Drogen. Nee, das ist das Verrückte. Also obwohl Earth and Fire, also das haben die erzählt in so einem größeren Stück des New Yorker, obwohl die immer Angst davor hatten, dass sie irgendwie gesperrt wird. Und sie haben auch heute noch so eine gewisse Paranoia. Also es ist heute noch so, dass sie zum Beispiel Briefumschläge mit Adressen von ihren Fans oder Leuten, die Erfahrungsberichte irgendwie eingeschickt haben, die verbrennen die, damit die Polizei, also denen jetzt nicht auf die Spur kommen könnte, wenn sie mal sozusagen bei denen die Bude ausräumen würde. Man kann eigentlich eher sagen, dass die Behörden also selber diese Seite auch nutzen, um sich zu informieren. Also zum Beispiel nationale Drogenstellen nutzen die Seite, um neue Trends auf dem Drogenmarkt zu erkennen. Notärzte, für diese ist diese Seite total wichtig, weil die finden da halt Infos über Substanzen oder über die Straßennamen. Das heißt zum Beispiel, wenn sie einen überdosierten Patienten finden, der irgendwas von K murmelt, dann wissen sie, ja, okay, das muss irgendwie Ketamin sein. Und andere Behörden fürchten natürlich auch, dass die Seite halt zu Drogennutzung ermuntert. Denn ja, klar, du hast es vorhin schon gesagt, es wird halt nicht davor gewarnt, aber das ist halt auch nicht der Anspruch von denen. Vielen Dank. Martina Schulte über aeroweed.com. Seit 20 Jahren gibt es das Portal im Netz. Eine Art Drogen-Wikipedia, aber mit viel mehr Nutzen als das. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?